Dies ist die Geschichte von Thorilda Josefina Henriksson. Thorilda Josefina wurde vor ein wenig mehr als 100 Jahren geboren, ganz weit oben im Norden, nördlich des Polarkreises, in einem Dorf namens Narken. Thorilda Josefinas Vater hieß Isaac Arvid Henriksson. Er war sehr streng und manchmal grimmig wie die kälteste Januarnacht. Thorildas Mutter hieß Erika Johanna. Sie war herzensgut und mild wie ein schöner Maimorgen. Gorilla Hobelia und langer Schatten von Helena Olofsson. Als einmal der Frühling das Dorf Narken erreichte, wollte Isaac Arvid nicht länger in der kleinen Kammer wohnen und für den Bauern Risto schuften. Ihm war zu Ohren gekommen, dass eine Eisenbahnlinie gebaut worden war, vom Meer bis hinauf in die Berge. Dort oben wurde Dampflok gefahren und Erz abgebaut. Sogar eine neue Stadt war entstanden. Dorthin wollte Isaac Arvid. Er wollte Kaufmann werden und einen eigenen Laden eröffnen. Die neue Stadt hieß Malmberg. Sie erinnerte an ein Räubernest. Kleine graue Verschläge aus Bretterabfällen, Lehm und Steinen wurden Speckkisten genannt, denn dort wohnten die Grubenarbeiter, die sich kein anderes Baumaterial als die Bretter von Speckkisten und Heringstonnen leisten konnten. Aber nicht jeder, der sich in Malmberg niedergelassen hatte, arbeitete in den Gruben. Einige waren hierher gekommen, um sich am Unglück anderer zu bereichern. Sie eröffneten illegale Schankstuben und verkauften Schnaps, bis immer mehr Arbeiter ihr Geld beim Kartenspiel verloren. Allein schon die abschreckenden Namen wie Pisspot, Rattenloch und Wolfshöhle sollten Warnung genug sein, jemals seine Nase in ein solches Lokal zu stecken. Thorilda Josefina und ihre vier Schwestern hatten Glück. Sie mussten nicht in einer Speckkiste aufwachsen. Die Geschäfte liefen nämlich gut für Isaac Arvid. Er konnte sich bald ein richtiges Haus mit einem Laden im Innenhof leisten. Sein Traum war in Erfüllung gegangen. Eines Tages, Thorilda Josefina half Isaac Arvid im Laden, drängten sich viele Kunden vor dem Tresen. Junge und Alte, Reiche und Arme, Kleine und Große. Der Größte war ein Gleisarbeiter namens Schienenschwinger. Sein Markenzeichen war eine Krähenfeder am Band seines Schlapphutes. Niemand bemerkte, wie die Tür aufging und eine lange, dürre, schwarze Gestalt hereinhuschte. Ewigald Pettersen, besser bekannt als Langer Schatten, Malmbergs gefürchtetster Dieb. Von allen unbemerkt drängte er sich bis zu einem vornehmen Herrn durch. Ganz langsam schob er seine langen, bleichen Finger in dessen Zobelpelztasche. Und exakt in diesem Augenblick bekamen zwei Personen im Laden mit, was für eine Schurkerei Langer Schatten ausheckte. Thorilda Josefina und Schienenschwinger. »Moment«, rief Schienenschwinger mit seiner kräftigen Stimme, »was haben deine dreckigen Finger in anderer Leute Taschen zu suchen, du Lump?« Es wurde mucksmäuschenstill. »Du nennst mich Lump?« zischte Langer Schatten und setzte zum Sprung an wie ein Panther, wobei er den langen Mantel zur Seite schlug, sodass alle das Messer an seinem Gürtel sehen konnten. »Huh«, schrien die Leute wie aus einem Mund und wichen zurück. Nur Thorilda Josefina blieb stehen. Sie war zwar nur ein kleines Schulmädchen, aber ihr war sofort klar, dass Schienenschwingers Tage gezählt wären, wenn nicht augenblicklich etwas geschah. Sie huschte hinter den Rücken von Langer Schatten so schnell, dass niemand mitbekam, was sie dort machte. Das Einzige, was zu hören war, war ein leises Plopp in der Heringstonne, ehe sie sich wieder unter die Leute mischte. Langer Schatten zog sein großes Messer. »Nimm das hier«, rief er und zielte mit drohender Gebärde auf Schienenschwingers Nasenspitze mit einer langen Wurst. Die Kunden staunten nicht schlecht, am meisten aber staunte Langer Schatten. Es war ihm völlig unbegreiflich, wie sein großes Messer sich in eine Wurst verwandeln konnte. Das war Thorilda Josefinas Werk. Schneller als ein Schwein blinzelt, hatte sie sich eine Wurst vom Tresen geschnappt, sie in die Messerscheide geschoben und das Messer von Langer Schatten in der Heringstonne versenkt. Schienenschwinger schnappte dem verdutzten Schurken die Wurst aus der Hand und ließ sie sich schmecken. Dann schleuderte er ihn mit solcher Wucht quer über den Innenhof, dass Langer Schatten mit der Nase zuerst im Schneematsch landete. Die Leute im Laden jubelten vor Begeisterung. Der vornehme Herr schüttelte Thorilda Josephina und Schienenschwinger die Hand und überreichte jedem von ihnen ein glänzendes Goldstück. Schienenschwinger drückte Thorilda Josephina sein Goldstück in die Hand. Isaac Arvid schob die Daumen hinter die Hosenträger und schnaufte laut durch die Nase, weil er sonst wahrscheinlich vor Stolz geplatzt wäre. Damals war es nicht unüblich, beim Kaufmann anschreiben zu lassen, wenn man kein Geld hatte. Aber es wäre sinnlos gewesen, Isaac Arvid nach so etwas zu fragen, denn er war ein beinharter Geschäftsmann. Einer, der es versucht hatte, bei ihm anschreiben zu lassen, war Schienenschwinger. Thorilda Josephina wischte gerade den Boden. In Isaac Arvids Büro wurden immer lauter und zorniger. Plötzlich flog die Tür auf und Schienenschwinger stürmte mit Riesenschritten aus dem Laden und knallte die Tür hinter sich zu. »Wieso war Schienenschwinger so wütend?«, fragte Thorilda Josephina ihren Vater. »Ach, der«, schnaubte Isaac Arvid empört. »Er wollte etwas kaufen, obgleich er nicht vor dem nächsten Frühjahr bezahlen kann. Und ausgerechnet die weißen Stiefel aus Rentierleder, aber das habe ich natürlich klipp und klar abgelehnt.« Thorilda Josephina wusste sofort, welche Stiefel Isaac Arvid meinte. Sie waren weiß wie Schnee, weich wie das Fell von Katzenjungen und hatten goldgelb-rote Schnürbänder. Was wollte Schienenschwinger mit so feinen Schuhen? Da hatte ja noch nicht einmal sein großer Zeh Platz drin. Es war und blieb ein Rätsel. In der Schule war es nicht immer leicht, die Tochter des Kaufmanns zu sein. Besonders anstrengend wurde es, als die Klasse einen neuen Lehrer bekam, einen alten, schwerhörigen Magister. Am ersten Tag forderte er die Kinder auf, ihren Namen zu sagen. Als Thorilda Josephina an die Reihe kam, stand sie auf, machte einen Knicks und sagte ihren Namen, laut und deutlich. Thorilda Josephina. »Wie bitte?«, brummte der Schullehrer. »Ich heiße Thorilda Josephina, Herr Magister.« Der Schullehrer schüttelte erneut den Kopf. Da schrie Thorilda Josephina aus voller Lunge, »Thorilda Josephina!« »Was sagst du?«, polterte der alte Schullehrer. »Gorilla Hobelia?« Die anderen Kinder lagen vor Lachen über ihren Tischen und brüllten, »Gorilla Hobelia! Gorilla Hobelia! Habt ihr gehört, die Tochter vom Kaufmann heißt Gorilla Hobelia?« Als die Schule an diesem Tag zu Ende war, schaffte Thorilda Josephina es nur bis zum Schultor, ehe sie von einem Haufen Jungen umringt wurde. Sie schwangen ihre Schulbücher an den Riemen hin und her und riefen mit lauten Stimmen, »Gorilla Hobelia, Gorilla Hobelia, lebt wie die Made im Speck, aber heut füttern wir sie mit Dreck.« Thorilda Josephina floh. Atemlos bog sie um die Ecke einer Bretterbude. Im nächsten Augenblick stellte sie fest, dass sie in einer absolut unbekannten Gasse gelandet war. Das Klappern der Stiefel ihrer Verfolger im Schnee kam immer näher. »Gorilla Hobelia!« Sie hatte keine andere Wahl, als der verwinkelten Gasse weiter zu folgen. Schließlich landete sie in einem winzigen Hinterhof. »Hilfe!« wimmerte Thorilda Josephina leise, als sie hinter sich plötzlich eine Stimme hörte. »Komm rein! Du kannst dich bei mir verstecken. Hier finden sie dich nie!« Eine kleine Hand zog sie rückwärts in einen engen Vorraum. Als die Tür zufiel, wurde es schlagartig stockfinster. »Wo bin ich?«, fragte sie. »Wer wohnt hier?« Die Stimme antwortete ihr aus der Dunkelheit. »Du bist in der Wolfshöhle?« »In der Wolfshöhle? Das ist doch eine...« »Genau, eine Spelunke«, flüsterte die Stimme. Die Stimmen der Jungen entfernten sich. Puh, seufzte Thorilda Josephine erleichtert. Bin ich froh, dass die weg sind. Danke für deine Hilfe. Dann gehe ich jetzt wohl besser mal. Mein Vater hat mir streng verboten, die Brutstätten der Sünde zu betreten. Quatsch, sagte das Mädchen. Tagsüber ist es hier überhaupt nicht gefährlich. Bleib doch noch ein wenig. Ich heiße übrigens Maria. Wohnst du hier? Fragte Thorilda Josephine. Maria nickte. Ist dein Vater der Wolf? Nein, Maria lachte. Mein Vater wohnt in einer Hütte oben in den Bergen. Er baut mit an der Eisenbahnlinie, die bis nach Norwegen gehen soll. Darum kann ich nicht bei ihm wohnen. Und meine Mutter ist tot, fuhr sie fort. Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Maria zuckte mit den Schultern. Es ist, wie es ist. Jedenfalls wohne ich hier bei Amanda mit dem Holzbein. Eine große Frau mit einem schwarzen Haarknoten im Nacken betrat das Zimmer. Sie schmauchte eine Pfeife, die saure Schnarch- und Gurgellaute von sich gab. »Sieh an, Maria, mein Schatz, das freut mich aber, dass eine Freundin dich besucht.« Amanda zog ihren Rock ein wenig hoch. Unter ihrem rechten Knie, wo eigentlich ein Bein sein sollte, war nur ein Holzstumpf. »Tok, tok, tok«, klang es, als Amanda die Pfeife an dem Holzbein ausklopfte. »So«, und jetzt setze ich uns ein Schlückchen Kaffee auf, Mädels. Bleib doch noch, sagte Maria. Amanda ist der beste Mensch der Welt. Sie sagt, dass alle, denen Gott ein Bein geklaut hat, zusammenhalten müssen. Sie machte ein paar humpelnde Schritte, und jetzt erst sah Thorilda Josephina, dass Maria sich auf eine Krücke stützte, die sie unter die Achsel geklemmt hatte. Die Beine wirkten schwerfällig und störrisch, so als ob sie ein Eigenleben führten. »Ganz schön krumm und schief, was?« sagte Maria. »Papa sagt, ich sehe aus wie eine Bergkiefer, mit der der Wind Walzer getanzt hat. Das klingt schön, finde ich.« »Ich auch«, stimmte Thorilda Josephina ihr zu. Sie fragte Maria, warum sie sie noch nie in der Schule gesehen hatte. »Weil sie nicht zur Schule gehe«, antwortete Maria. Thorilda Josephina war richtig empört. »Jedes Kind muss in die Schule. Wusstest du das nicht? Willst du nicht lesen lernen?« Maria blickte in ihre Kaffeetasse, die sie auf ihren Knien abgestellt hatte. »Doch, natürlich würde ich gern in die Schule gehen und lesen, rechnen und schreiben lernen. Und ich würde auch gern Seil springen und Ball spielen und Skifahren und tanzen. Aber meine dummen Beine sind überall im Weg.« Amanda sah nachdenklich aus. »Lesen und schreiben und rechnen könnte dir doch dieses kleine Fräulein beibringen. Mir selbst ist es leider nie gelungen, das Alphabet in meinen Kopf hineinzukriegen. Aber eins müsst ihr wissen, meine Süßen, was das Walzertanzen angeht, gibt es niemanden auf der ganzen Welt, einbeinig, zweibeinig oder holzbeinig, der Amanda mit dem Holzbein was vormachen kann.« Mit einem Lachen sprang sie von ihrem Schemel auf und griff nach einer Ziehharmonika. Ihre Finger flogen über die blanken Perlmutterknöpfe. Das Holzbein klopfte rhythmisch auf die Bretterdielen. »Und jetzt wird getanzt, Mädchen«, rief Amanda. »Und denk daran, nicht auf die Füße kommt es an, sondern auf den Spaß am Tanzen.« Thorilda Josephina half Maria auf die Beine. Wenn sie sich an den Händen hielten, brauchte Maria keine Krücke. Sie drehten sich langsam im Kreis und versuchten, die Schritte nachzumachen, die Amanda ihnen vortanzte. Thorilda Josephina hatte noch nie in ihrem Leben getanzt. Tanz gehörte zu den Dingen, die Isaac Arvid für verderblich hielt. Maria und Thorilda Josephina wirbelten im Kreis herum. Sie drehten sich immer weiter und lachten. Mitten in einer wilden Drehung schoss Thorilda Josephina durch den Kopf, dass es schon ziemlich spät sein musste. »Ich hätte fast vergessen, es ist wohl besser, wenn ich jetzt nach Hause gehe.« Maria sah enttäuscht aus. Sie nahm Thorilda Josephinas Hand. »Kommst du mich mal wieder besuchen?« »Gern«, sagte Thorilda Josephina, »meinetwegen gleich morgen.« »Aber Maria musste Thorilda Josefinas Geheimnis bleiben. Sie hatte es im Gefühl, dass die neue Freundin ihrem Vater gar nicht recht wäre. Eines Tages, Ende März, sagte Maria, »Morgen musst du gleich nach der Schule zu mir kommen, ich habe nämlich Geburtstag.« »Was wünschst du dir zum Geburtstag?« fragte Thorilda Josefina. Maria schüttelte lächelnd den Kopf. »Nichts.« Sie kicherte. »Obwohl es natürlich nicht dumm wäre, wenn du ein paar neue Stiefel für mich herbeizaubern könntest. Bei meinen alten Schuhen bohren sich schon die Nägel durch die Sohle und es kitzelt so schrecklich beim Walzertanzen.« In dieser Nacht tat Thorilda Josefina etwas, das sie noch nie zuvor getan hatte. Nur mit einem Nachthemd bekleidet, huschte sie im Schein des Mondes über den Hof. Im Laden war es dunkel. Sie musste eine ganze Weile suchen, bis sie den langen Stab mit dem Eisenhaken gefunden hatte. Den benutzte Isaac Arvid, um die Waren von den Stangen unter der Decke zu heben. Dreimal musste sie zwischen den Schatten unter dem Dach herumfischen. Dann hingen endlich die weißen Rentierstiefel am Haken. Thorilda Josefina hatte nicht vor, ihrem Vater die Stiefel zu stehlen. Oh nein, sie legte ein sorgfältig gefaltetes Papierbriefchen in die Registrierkasse. In dem Briefchen lagen ihre beiden Goldmünzen und ein Zettel, auf dem geschrieben stand, »Vater zu Händen, für die Stiefel, T.J.« Sie steckte die Schlüssel zurück in Isaac Arvids Manteltasche und versteckte die Rentierstiefel in ihrem Ranzen. Dann kroch sie unter die Bettdecke. Es war ein strahlend schöner Märzmorgen. In der Wolfshöhle war es dunkel wie immer, aber es duftete wunderbar nach Kaffee und frisch gebackenem Brot. Thorilda Josefina stellte den Ranzen direkt auf Marias Schoß. Marias Augen wurden feucht, als sie die Schuhe sah. »Die sind viel zu fein für mich«, flüsterte sie schließlich. »Sind sie nicht«, sagte Thorilda Josefina voller Ernst. »Ich möchte sie dir schenken, weil du meine beste Freundin bist.« In dem Augenblick ging die Außentür. Sehr merkwürdig. Tagsüber kam sonst nie jemand in die Wolfshöhle. Thorilda Josefina hob den Kopf und ihr Herz tat einen Extraschlag. Da stand Schienenschwinger. Maria war kein bisschen überrascht. »Papa«, rief sie, »Papa, wie schön, dass du kommen konntest. Da kannst du meine neue Freundin Thorilda Josefina kennenlernen.« Da gab es viele Fragen zu klären. Als alles erzählt war, waren Schienenschwingers Augen nicht mehr groß vor Staunen, sondern zwei schmale Schlitze, weil er so lachen musste. »Gorilla Hobelia«, gluckste er. »Das ist doch ein passender Name für so ein schlaues Mädchen wie dich. Ich glaube, ich muss mir die Jungs mal zur Brust nehmen und ihnen einen neuen Vers beibringen. Gorilla Hobelia, das merkt euch gut, ist pfiffig wie keine und hat großen Mut.« Und dann spielte Amanda die Ziehharmonika und sang aus voller Kehle. Und Schienenschwinger blies die Mundharmonika dazu, sodass sie wie ein ganzes Orchester klangen. Thorilda und Maria tanzten, bis alle erschöpft waren. Schienenschwinger seufzte. »Oh, oh ja, ist es schon so spät?« Er verabschiedete sich mit einer Bärenumarmung von Maria und Thorilda Josefina und drückte Amanda zum Abschied die Hand. »Das war das lustigste Fest, auf dem ich je gewesen bin«, sagte Thorilda Josefina aufrichtig. »Aber jetzt muss ich zusehen, dass ich nach Hause komme. Ich habe noch etwas Wichtiges mit meinem Vater zu bereden.« Als Thorilda Josefina ihren Mantel hochhob, kam darunter Schienenschwingers Hut zum Vorschein. Darin lagen ordentlich nebeneinander die Mundharmonika und das Kartenspiel. »Thorilda Josefina, lauf schnell hinter ihm her«, bat Maria sie. »Es bringt Unglück, wenn man nach einem fröhlichen Fest seinen Hut liegen lässt.« Thorilda Josefina schlüpfte in Windeseile in ihren Mantel, schob die Mundharmonika in die eine und das Kartenspiel in die andere Tasche und nach einem hastigen Abschied lief sie mit dem Krähenfederhut in der Hand aus der Hütte. Draußen der Märzhimmel war nicht mehr klarblau, sondern schwarzblau. Weiter unten am Berg sah Thorilda Josephine eine Gestalt mit großen Schritten die Landstraße entlang eilen. Sie rannte los. »Schienenschwinger, warte, bleib stehen, Schienenschwinger!« Weiter als bis hierhin kam sie nicht, weil sie durch die Luft flog und »pladatsch« auf der Nase landete. »Sieh an, sieh an«, zischte eine heisere Stimme über ihrem Kopf. »Wenn das nicht die Tochter des Kaufmanns ist!« Langer Schatten schnappte Thorilda Josephina den Krähenfederhut aus der Hand. »Der ist nicht für dich«, schrie Thorilda Josephina zornig. »Den muss ich Schienenschwinger bringen, sonst bin ich schuld, wenn er ab jetzt vom Pech verfolgt wird.« Langer Schattens Mund verzog sich zu einem hinterhältigen Grinsen. »So, so, das ist also ein Glückshut. Umso besser. Glück für Ewigald Pettersen und Pech für den Schienentolpatsch.« Er setzte sich den Krähenfederhut auf den Kopf und schlenderte zufrieden vor sich hinpfeifend den Berg hinunter. Thorilda Josephina platzte fast vor Wut. Sie rappelte sich auf und rannte die glitschig glatte Gasse zum Laden hinauf. Pling, plingeling, willkommen, hereinspaziert, sang die Türglocke, als sie die Klinke herunterdrückte. Ihre Schwestern und ihre Mutter standen in einem Halbkreis vor dem Tresen. Und vor ihnen stand Isaac Arvid. »Aha«, sagte er mit seiner strengsten Stimme und sah Thorilda Josephina scharf an. »Da haben wir ja unseren kleinen Stiefeldieb. Deine Schwestern haben auf die Bibel geschworen, dass sie wie Engel in ihren Betten geschlafen haben. Kannst du denselben Schwur tun?« »Nein, Vater, das kann ich nicht«, sagte Thorilda Josephina leise. »Ich war heute Nacht im Laden und ich habe die Rentierstiefel genommen. Ich wollte sie so furchtbar gern als Geburtstagsgeschenk für eine Freundin haben. Sie ist ein armes Mädchen.« »Du hast also die schönsten Schuhe des Ladens genommen und sie ihr geschenkt?« »Ich habe sie von meinem eigenen Geld gekauft. Hat Vater das kleine Briefchen denn nicht entdeckt, das ich in die Registrierkasse gelegt habe?« Isaac Arvid trat hinter den Tresen und öffnete die Kasse, wo er sofort das kleine Briefchen fand. »Vater zu Händen für die Stiefel TJ«, las er laut vor und sah gleich viel weniger streng aus. Er lächelte sogar leicht und nickte anerkennend. »Zwei Goldmünzen. Das nenne ich eine ordentliche Bezahlung.« »Wenn das Kind die Stiefel bezahlt hat, wie es sich gehört, und sie einem armen Mädchen geschenkt hat, dann ist das doch wohl eine gute Tat«, mischte sich Erika Johanna versöhnlich mit ihrer sanften Stimme ein. »Eure Mutter hat recht. Das Ganze kann als eine gute Tat angesehen werden. Kannst du mir versprechen, dass du heute keinen anderen Unfug gemacht hast?« »Aber ja, Vater.« Thorilda Josephinas Gesicht hellte sich auf. »Ich war nur auf der Geburtstagsfeier in der Wolfshöhle.« Sie hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Die Wolfshöhle. Der schreckliche Name, den sie niemals, niemals vor ihrem Vater hatte aussprechen wollen. Ein Raunen ging durch den Ladenraum. Isaac Arvids Gesicht wurde rot und röter. »Ein Fest in der Wolfshöhle? In einer Spelunke?« »Da wohnt meine Freundin. Ich bringe ihr nur Lesen und Schreiben bei.« Thorilda Josephina nahm die Hände aus den Manteltaschen, um die Arme in einer Geste zu öffnen, die beweisen sollte, dass sie unschuldig war. Dummerweise zog sie die Hände so schwungvoll heraus, dass auf der einen Seite das Kartenspiel auf den Boden plumpste, auf der anderen Seite Schienenschwingers Mundharmonika mit einem lauten Klonk über die Dielen kollerte. Wenn es etwas gab, das Isaac Arvid an den Spelunken besonders sündig fand, dann war das Glücksspiel und sündige Musik. »Das sind nicht meine Sachen«, erklärte Thorilda Josephina verzweifelt. »Die gehören Schienenschwinger.« War Isaac Arvid vorher schon wütend, wurde er jetzt noch einmal so wütend. »Gleisarbeiter und Glücksspiel«, brüllte Isaac Arvid, »mein eigen Fleisch und Blut feiert Feste in der Brutstätte der Sünde. Heute Nacht bleibst du hier. Spelunkengäste kommen mir nicht ins Haus.« »Aber Vater«, piepste Thorilda Josephina. »Ruhe jetzt«, polterte Isaac Arvid, und keiner wagte mehr, ihm zu widersprechen. Thorilda Josephina hörte, wie er die Tür doppelt abschloss. Sie war gefangen, wie ein Sträfling. Danach wurde es vollkommen still. Und da ihr Vater die Lampe mitgenommen hatte, war es auch noch vollkommen dunkel. Thorilda Josefina war der unglücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Sie kauerte sich auf den Boden, den Rücken an den großen Eisenofen gepresst, der noch ein klein wenig Wärme vom Tag speicherte. Am Fuß des Kamins lag etwas Hartes. Oh, diese unglückselige Mundharmonika! Klang das schaurig, wie ein jammerndes Gespenst. Sie schob die Mundharmonika eilig zurück in die Manteltasche und sah sich um. Unter der Decke hingen schwarze Schatten und bewegten sich mit jedem Luftzug vor und zurück. In den Wänden klopfte es und knackte. Mit fest zusammengekniffenen Augen und den Fingern in den Ohren verkroch Thorilda Josefina sich so tief in ihren Wollmantel, wie es nur ging. Danach schlief sie ein, trotz ihrer Angst, denn es war ein sehr langer und ereignisreicher Tag gewesen. Als sie aufwachte, war es Mitternacht. Vielleicht war es das Mondlicht, das Thorilda Josefina weckte, vielleicht aber auch das schabende und scharrende Geräusch. Im gleichen Augenblick entdeckte sie in der kleinen Butzenscheibe am oberen Ende der Tür etwas Bekanntes. Dort wippte der obere Teil eines Hutes, an dem eine lange Krähenfeder steckte. »Schienenschwinger«, wollte sie rufen, als ihr gerade noch rechtzeitig einfiel, dass der Krähenfederhut nicht mehr auf Schienenschwingers Kopf saß. Das war Langer Schatten, der sich da draußen am Türschloss zu schaffen machte. Thorilda Josefina wurde ganz kribbelig vor Angst. Wo sollte sie sich verstecken? Sie sah sich im Dunkeln um und machte eine freudige Entdeckung. An dem Haken hinter dem Tresen hing Isaac Arvids Mantel und seine Wolfspelzmütze. An dem anderen Haken hing die große Taschenuhr. Der Mantel war das beste Versteck, das man sich denken konnte. Thorilda Josefina kroch eilig hinein und schloss mit zittrigen Fingern die Knöpfe. Das schabende und scharrende Geräusch an der Tür wurde immer lauter. Knarr! Knirsch! Die Tür glitt auf und eine nachtschwarze Gestalt glitt auf leisen Sohlen in den Ladenraum. Langer Schatten. Er schob die Tür lautlos hinter sich zu. Er schlich über die Bodenbretter. Er hatte keine Eile. Nachdem er den Laden um alles Wertvolle erleichtert hatte, würde er das Königreich Schweden verlassen. In dem dicken Mantel wurde es allmählich stickig und schwül. Thorilda Josefinas Wollstrümpfe begannen zu kratzen und es kribbelte in der Nase, wie meistens, wenn man versucht, sich ganz still zu verhalten. Die Schublade der Kasse sprang mit einem Knall auf und Isaac Arvids gesamte Einnahmen verschwanden mit ohrenbetäubendem Gerassel in einem großen Sack. Langer Schatten hielt plötzlich inne und starrte an die Wand hinter dem Tresen. Was hing denn da? Durch den Schlitz zwischen zwei Knöpfen sah Thorilda Josefina, wie eine bleiche Hand sich nach ihr ausstreckte. Sie hätte vor Angst am liebsten laut losgeschrien, gab aber nicht den leisesten Pieps von sich. Mitsamt dem Mantel wurde sie in die Luft gehoben und landete in dem Sack auf dem Diebesgut. Als nächstes folgte die Wolfspelzmütze und eine Sekunde später wurde es stockdunkel um sie herum. Langer Schatten hatte den Sack zugebunden. Jetzt saß Thorilda Josefina richtig in der Klemme. Langer Schatten streckte seine Hand nach Isaac Arvids Taschenuhr aus, als in seinem schurkischen Kopf plötzlich eine schurkische Idee Form annahm. Es war der listigste aller listigsten Pläne und die hinterhältigste aller hinterhältigen Ideen, die er in seinem gesamten Schurkenleben ausgeheckt hatte. Genauso werde ich es machen, gluckste er zufrieden. Der Bahnarbeiter-Tölpel soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, an Gitterstäben rütteln zu müssen. Dann schwang er den schweren Sack über die Schulter und lief zur Tür. Er schleuderte den Krähenfederhut quer durch den Laden. Vor dem Tresen blieb er liegen. Wunderbar. Er nickte schadenfroh. Glück für Langer Schatten und Pech für den Bahnarbeiter-Tölpel. Schwarz und lautlos entschwand Langer Schatten durch die Nacht, mit Isaac Arvids gesamtem Geld und der armen Thorilda Josefina in seinem Sack. Zufrieden vor sich hin grinsend eilte er zum Bahnhof von Gällivare. In einer großen Schneewehe neben den Gleisen hatte der Schurke eine Draisine versteckt. Anstelle des Motors gab es eine lange Stange, mit der man sich von den Gleisschwellen abstoßen konnte, ungefähr so, als starke man mit einem Boot durch flaches Wasser. Thorilda Josefina kam es vor, als wäre eine Ewigkeit vergangen, als Langer Schatten endlich anhielt. Er ließ den Sack auf eine weiche Schneewehe fallen, wo er eine ganze Weile lag, ehe er wieder in die Luft gehoben wurde und unsanft auf etwas Hartem landete. Durch ein winziges Loch in dem Sack sickerte ein dünner Lichtstrahl hinein. Thorilda Josefina sah nur ein kleines Stück Himmel, an dem die Sterne in Windeseile an ihr vorbeisausten. Sie hörte Langer Schatten schnaufen und ächzen, als würde er schwer arbeiten. Dong, donkeli dong, donkeli dong. Plötzlich erkannte sie das Geräusch. Der Sack lag auf einem Eisenbahnwagen. Jetzt wurde sie auch noch entführt. Wie würde Langer Schatten reagieren, wenn er sie in dem Sack entdeckte? Vielleicht würde er sie als Sklavin verkaufen. Der Wagen war plötzlich stehen geblieben, ohne dass sie es bemerkt hatte. Vorsichtig wälzte sie sich auf die Seite und linste durch ein kleines Loch. Langer Schatten war nicht zu sehen. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, jetzt oder nie. Zum Glück war der Sack alt und mürbe und platzte irgendwann mit einem lauten Ritsch auf. Sie schob beide Hände in den Schlitz und riss ihn so weit auf, dass sie sich durch das Loch zwängen konnte. Die kalte Nachtluft verschlug ihr fast den Atem. Blinzelnd sah sie sich um. Langer Schatten war nirgends zu sehen. Was für ein Glück! Aber wo war sie? Soweit das Auge reichte, gab es hier nichts anderes als Schnee. Schnee, Schnee, Dunkelheit, Berge und Mondlicht. Sie sprang auf den Bahndamm und stapfte los, immer den Gleisen folgend. Die Atemluft stand wie eine weiße Dampfwolke vor ihrem Mund und ihr Magen knurrte. Wenn sie mehrere Tage bräuchte, um nach Malmberg zurückzulaufen, würde nicht mehr viel von ihr übrig sein, wenn sie dort ankam. Weiter kam Thorilda Josefina nicht in ihren betrüblichen Gedanken, weil sie stolperte und kopfüber auf den Bahndamm purzelte. Autsch! Sie war über einen Schmiedehammer gestolpert, einen richtigen Gleisarbeiterhammer. Unterhalb der Stelle, an der sie gestolpert war, begann ein breiter Trampelpfad. Er führte einen Berg hinauf und im Mondlicht war gleich unter der Bergspitze deutlich eine Hütte zu erkennen. Eine Gleisarbeiterhütte! Hurra! Mit einem Satz war sie auf den Beinen. Isaac Arvids Mantel flatterte hinter ihr her, als sie den Bergpfad hinaufrannte. Aus der Nähe machte die Hütte einen eher jämmerlichen Eindruck. Thorilda Josefina blieb stehen. Was, wenn die Hütte gar keine Gleisarbeiterhütte war, sondern ein Räubernest? Als erstes wollte sie einen Blick in die Hütte werfen, um herauszufinden, wer dort hauste. Danach würde sie entscheiden, ob sie anklopfen wollte oder nicht. Die Vorderseite der Hütte war fensterlos. Es gab nur eine Tür und die war sorgfältig verschlossen. Thorilda Josefina wandte sich nach links und folgte der Bretterwand, bog um die erste Ecke, dann um die zweite Ecke, aber nirgends war die kleinste Fensterluke zu entdecken. Ein Haus ohne Fenster! Wenn das kein eindeutiger Hinweis auf ein Räubernest war! Mühsam kämpfte Thorilda Josefina sich weiter. Am Ende der Wand beugte sie sich vor und warf einen Blick um die Ecke. Oh! Ihr wurde schwindelig. Vor der Hüttenwand war nur ein schmaler Vorsprung aus Eis und Schnee. Direkt davor stürzte die Felswand mindestens 100 Meter tief in eine schwarze Schlucht. Nur wenige Meter entfernt, kurz oberhalb des Eisvorsprungs, spiegelten sich die Sterne in vier blanken Fensterscheiben, die unerschrocken über die Schlucht blickten. Warum musste das einzige Fenster der Hütte ausgerechnet dort sein? Vorsichtig schob sie die Hände an der Wand entlang. Jetzt stand sie auf dem Eisvorsprung. Mit winzigen Ameisenschritten arbeitete Thorilda Josefina sich immer näher an das Fenster heran und stand schließlich in der Mitte der Wand, direkt unter dem Fenster. Sie hatte es geschafft. Gleich würde sie wissen, ob hier Räuber oder Gleisarbeiter wohnten. Mit weichen Knien stellte Thorilda Josefina sich auf die Zehenspitzen und drückte die Nase gegen die untere Fensterscheibe. Was für eine Enttäuschung! Im Innern der Hütte war es schwarz wie in einem Kohlenkasten. So sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nichts, aber auch rein gar nichts erkennen. »Bitte, bitte, ihr Räuber, bitte, bitte, ihr Gleisarbeiter«, betete sie stumm, während sie sich an das Fensterbrett klammerte. »Seid so gut und macht ein Feuer im Ofen oder zündet eine Kerze an, nur eine ganz kleine Kerze, bitte.« Irgendjemand da drin schien ihren Wunsch gehört zu haben, denn vor der hinteren Wand hüpfte plötzlich ein Glutpunkt auf und ab und wuchs zu einer Flamme heran. In dem schwachen Lichtschein erkannte Thorilda Josefina einen schwarzen Mantelärmel, einen hochgeklappten Mantelkragen und ein schmales, bleiches und hinterhältiges Gesicht. Langer Schatten. Er schien etwas zu suchen, denn er schlich von einer Ecke in die andere und leuchtete mit dem Kerzenstummel umher. Thorilda Josefina sah zerzauste Haarbüschel und dichte Schnurrbärte unter den Decken, Schlapphüte an den Bettpfosten und Arbeitsstiefel auf dem Boden. Das war auf alle Fälle eine Gleisarbeiterhütte. Aber was um alles in der Welt wollte langer Schatten hier? Als der schwache Lichtschein auf ein Kopfkissen fiel, bekam Thorilda Josefina große Augen. Dort auf der Pritsche lag Schienenschwinger und schlief. Langer Schatten nickte zufrieden. Mit einem gemeinen Grinsen nahm er die Kerze in die linke Hand und schob die rechte unter seinen schwarzen Mantel. Die bleiche Hand schob sich in die Hosentasche und zog eine lange Kette heraus. Am Ende der Kette baumelte etwas Rundes, Glänzendes. Da stand Langer Schatten doch tatsächlich mit Isaac Arvids Taschenuhr und grinste hinterhältig. »Wunderbar, wunderbar«, Langer Schatten schmunzelte stillvergnügt. Bald würde der Gleisarbeiter Tölpel am eigenen Leib erfahren, was es hieß, hinter Gittern zu sitzen. Thorilda Josefina hatte genug gesehen. Langer Schatten heckte ganz offensichtlich einen neuen Schurkenstreich aus. Alles andere um sich herum vergessend, schob sie sich mit atemberaubender Geschwindigkeit über den schmalen Streifen Schnee auf die Hausecke zu. Mit einem letzten beherzten Satz bog sie um die Ecke und lief zur Vorderseite der Hütte und stürmte die Treppen hoch. Auf der letzten Stufe zögerte sie. Langer Schatten würde sich wohl kaum von einem kleinen Mädchen einschüchtern lassen, das schreiend im Türrahmen stand. Sie musste sich schnell etwas einfallen lassen, womit sie die Gleisarbeiter wachkriegen könnte und zugleich Langer Schatten daran hinderte, zu fliehen oder mit Schienenschwinger zu kämpfen. Just in diesem Moment erblickte Thorilda Josefina ihren eigenen Schatten, den der Mond groß und schwarz vor ihr auf die Bretterwand malte. Der Schatten hatte Arme wie Bärenpranken und einen zottigen Kopf. Isaac Arvids Mantel und seine Wolfspelzmütze ließen sie wie ein Ungeheuer aussehen. Ein Ungeheuer! Auf einmal wusste Thorilda Josefina, was sie zu tun hatte. Sie kletterte blitzschnell auf die Schneewehe neben der Treppe und lehnte sich mit dem Rücken gegen eine der großen Holzkisten, die die Gleisarbeiter dorthin geworfen hatten. Sie war schwer, aber als Thorilda Josefina ihr einen ordentlichen Knuff verpasste, rutschte sie brav die Wehe herunter und blieb vor der Tür liegen. Mit ein bisschen mehr Ruhe wäre ihr sicher aufgefallen, was auf der Kiste stand. Dynamit GmbH. Kein offenes Feuer. Achtung, hochexplosiv. Thorilda Josefina holte noch eine zweite Kiste, diesmal eine leere, die leichter war, und einen verbeulten Waschzuber. Sie stapelte die leere Kiste auf die schwere Kiste und obendrauf den Waschzuber. Genau die richtige Höhe. Sie raffte den Mantel zusammen und kletterte auf den Turm. Sie ließ Isaac Arvids Mantel über den Zuber und die Kisten fallen. Thorilda Josefina sah tatsächlich wie ein Ungeheuer aus. Nun musste sie nur noch genauso viel Furcht und Schrecken verbreiten. Thorilda Josefina führte die Hand mit der Mundharmonika an ihre Lippen. Der Wind griff nach dem leeren Ärmel von Isaac Arvids Mantel und schleuderte ihn hin und her. Die zottige Wolfspelzmütze verrutschte auf ihrem Kopf. Sie sah sicher sehr gefährlich aus. Vorsichtig hob sie den Fuß und versetzte der Tür einen leichten Tritt. Mit kreischenden Angeln glitt sie auf. In der Hütte hatte Langer Schatten soeben seinen Schurkenstreich zu Ende gebracht. Als die Tür mit kreischenden Angeln aufglitt, blickte er hoch und erstarrte. Da stand jemand vor der Tür, ein riesiger Kerl, mindestens doppelt so groß und breit wie er selbst. Der Kerl hatte nur einen Arm und den zottigen Kopf eines Ungeheuers. »Wer bist du?« hauchte Langer Schatten heiser. Das Wesen in der Türöffnung begann zu heulen wie ein ganzer Chor unseliger Gespenst. Eigentlich hätte Langer Schatten das Blut in den Adern gefrieren müssen, aber der Schurke kriegte es nicht mit der Angst, sondern wurde stocksauer. Dieses dämliche Gespenst war auf dem besten Wege, seinen genialen Plan zu vereiteln. So wie es jammerte und heulte, würde es noch die Gleisarbeiter wecken. »Psst«, presste Langer Schatten zwischen den Zähnen hervor. »Verzieh dich auf deinen Friedhof und heul da weiter. Wir brauchen hier keine Musik.« Der Geist begann noch lauter zu heulen. Jetzt platzte Langer Schatten aber ernsthaft der Kragen. Thurilda Josephina sah mit Schrecken, wie Langer Schatten nach seinem Messer griff. Die Gleisarbeiter wurden einfach nicht wach. Sie holte so tief Luft, wie sie konnte. Die Mundharmonika heulte, laut und verzweifelt. Langer Schattens Finger hatten gefunden, wonach sie gesucht hatten. Er zog das Messer aus der Scheide. In diesem Augenblick setzte Schienenschwinger sich auf seiner Pritsche auf. Thurilda Josephina war überglücklich, Schienenschwinger wach zu sehen. »Schienenschwinger, raus aus den Federn, beeil dich, du musst Langer Schatten fangen!« Schienenschwinger kratzte sich verdutzt am Kopf. Die seltsame Gestalt in der Tür, die mit ihm sprach, hatte die Stimme von Marias Freundin. »Gorilla Hobelia?« fragte er ungläubig und blinzelte in das Mondlicht. »Bist du das?« »Aber sicher bin ich das«, rief Thurilda Josephina ungeduldig. »Ich bin es, Gorilla Hobelia.« Langer Schatten begann zu zittern. »Gorilla Hobelia?« stotterte er zwischen klappernden Zähnen. Ihm lief ein Schauer über den Rücken, als er den Namen aussprach. »Gorilla Hobelia?« Das hörte man doch gleich, dass das der Name eines gefährlichen Ungeheuers sein musste. Das Messer in der Hand von Langer Schatten zitterte. Thurilda Josephina riss unterdessen allmählich der Geduldsfaden. »Raus aus den Federn mit dir«, rief sie aus voller Kehle. »Weck die anderen! Fangt Langer Schatten!« Da erwachte Langer Schatten aus seiner Starre. »Weck die anderen? Fangt ihn?« »Aus dem Weg, du Vogelscheuche!« fauchte er wütend und schleuderte mit aller Kraft den brennenden Kerzenstummel auf die Gestalt, um sie zu verjagen. Das hätte er besser nicht tun sollen. Der Kerzenstummel flog mit flackernder Flamme quer durch den Raum und machte ein paar Hüpfer über die Bodenbretter, ehe er unter Isaac Arwitz' Mantel kollerte. Die Kerze rollte in eine Spalte zwischen zwei Latten und landete geradewegs in der großen, schweren Dynamitkiste. Dort lagen 30 fette Dynamitstangen, die die Gleisarbeiter vorbereitet hatten, um am nächsten Tag ein Stück Berg wegzusprengen. 30 lange Zündschnurschlangen schlingerten um und rum, während die Glut sich immer näher an das Dynamit heranfraß. Die schwere Kiste begann zu beben und zu wackeln und auf der Treppenstufe auf und ab zu hüpfen. »Ah!« konnte Thurilda Josephina gerade noch schreien, ehe die Dynamitkiste mit einem Riesensatz von der Treppe hopste und in kometenhafter Geschwindigkeit auf dem Schnee talwärts sauste. Danach geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Thurilda Josephina purzelte kopfüber durch die Tür in die Hütte. Als Langer Schatten das blutdürstige Ungeheuer mit ausgebreiteten Armen durch die Luft auf sich zustürzen sah, sprang er katzengleich durch das einzige Fenster der Hütte. Die vier glänzenden Scheiben zersplitterten wie Eis, als er durch sie hindurchschoss über den Eisvorsprung hinweg und hinab in den schwarzen Abgrund. Eine Sekunde später explodierte das Dynamit. Und in der Gleisarbeiterhütte wachten jetzt endlich alle Gleisarbeiter auf. Sie taumelten alle gleichzeitig aus ihren Betten und riefen durcheinander: »Der Berg brennt! Wo ist meine Hose? Wo ist mein Hut?« Der Einzige, der sich nicht vom Fleck rührte, war Schienenschwinger. Er saß kerzengerade auf seiner Pritsche und starrte Thurilda Josephina mit offenem Mund an. »Um Himmels Willen, Gorilla Hobelia, was um alles in der Welt machst du hier mitten in der Nacht?« »Ach, nichts Besonderes«, antwortete Thurilda Josephina munter. Ich wollte dich nur vor Langer Schatten retten, wo ich schon mal zufällig hier war. Es dauerte eine Weile, bis in der Gleisarbeiterhütte wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt war. Es dauerte noch eine weitere Weile, bis sie Tee gekocht hatten und alle um den Bollerofen versammelt waren. Während Thorilda Josefina Butterbrote mümmelte, musste sie die ganze Geschichte noch einmal von Anfang an erzählen. Wie ihr Vater sie im Laden eingesperrt hatte, wie Langer Schatten sie entführt hatte und wie es ihr am Ende gelungen war, sie alle zu retten. Es dauerte noch eine Weile länger, ehe ein Arbeiter den Vorschlag machte, doch mal am Grund der Schlucht nach Langer Schatten zu sehen. Er war mit dem Kopf voran in die Schlucht gestürzt und hatte sich so tief in einen Schneehaufen gebohrt, dass nur noch seine Stiefel herausragten. Bis die Bahnarbeiter ihre Spaten geholt und den Schnee beiseite geschippt hatten, war Langer Schatten ordentlich steif gefroren und nicht mehr gefährlich. Sie fesselten ihn mit kräftigen Seilen und trugen ihn zur Gleisarbeiterhütte hoch. Dort legten sie ihn in die Brennholzkiste und klappten den Deckel über dem Schurken zu. Nun konnte er auftauen, bis der Polizeihauptmann ihn holen kam. Schienenschwinger persönlich setzte sich auf den Deckel der Kiste, falls Langer Schatten auf die Idee käme, zu fliehen. Als Polizeihauptmann Lomm, Schutzmann Carlsson und Isaac Arvid am nächsten Tag am Fuß des Berges eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Obgleich es heller, lichter Tag war und die Sonne schien, war weit und breit kein Gleisarbeiter bei der Arbeit zu sehen. Am Anfang des Pfades, der den Berg hinaufführte, stand eine ebensolche Dresine wie die, auf der sie hergefahren waren. »Damit hat Schienenschwinger also heute Nacht seine Beute transportiert«, folgerte Polizeihauptmann Lomm und nickte in Richtung der verlassenen Dresine. »Oje, oje«, seufzte Isaac Arvid und rang die Hände. »Was glauben Sie, Herr Polizeihauptmann, hat der Schurke mit meiner geliebten Thorilda Josefina gemacht?« Polizeihauptmann Lomm klopfte Isaac Arvid tröstend auf die Schulter. »Vielleicht hat er das Kind ja ganz aus Versehen entführt.« »Wer hätte das gedacht, dass Schienenschwinger ein Dieb ist? Wenn Sie mich fragen, sieht mir dieser Schurkenstreich eigentlich eher nach der Handschrift von Langer Schatten aus.« »Mag schon sein«, sagte Polizeihauptmann Lomm und streckte belehrend seinen langen Zeigefinger in die Höhe. »Aber vergessen Sie nicht den Hut mit der Krähenfeder, den wir im Laden gefunden haben. Ein Beweis ist und bleibt ein Beweis.« Sie marschierten in zügigem Tempo den Pfad hinauf. Niemand kam und öffnete, als Polizeihauptmann Lomm an die Hüttentür pochte. Aber aus dem Innern der Hütte tönte munteres Lärmen und Lachen. Polizeihauptmann Lomm nickte zufrieden. »Da drinnen wird gefeiert, aber das kann den langen Arm des Gesetzes nicht aufhalten. Schutzmann Carlsson, öffnen Sie die Tür und lassen Sie uns Gerechtigkeit üben.« Die Tür glitt auf und eine dicke Wolke köstlichsten Pfannkuchenduftes schlug ihnen entgegen. »Na, so eine Freude! Der Polizeihauptmann, der Kaufmann und der Schutzmann!« übertönte Schienenschwingers fröhliche Stimme den Lärm. »Wir haben uns schon gefragt, wann die Herren wohl auftauchen.« Die Gleisarbeiter saßen auf langen Bänken und hatten ganze Stapel von Pfannkuchen vor sich liegen. Zwischen all den schwarzen Schlapphüten entdeckte Isaac Arvid seine eigene Wolfspelzmütze. »Thorilda Josefina«, rief er besorgt. Isaac Arvid war so erleichtert, Thorilda Josefina unversehrt zu sehen, dass er sie einfach ganz, ganz fest umarmte. Polizeihauptmann Lomm trat mit strenger Miene vor Schienenschwinger. »Im Namen des Gesetzes, ich verhafte dich wegen Einbruch im Laden des Kaufmanns und Entführung eines Kindes.« Schienenschwinger lächelte den Polizeihauptmann an. »Ach was«, sagte er munter. »Hört ihr, Jungs, seid so gut und zeigt dem Polizeihauptmann und dem Schutzmann den wirklichen Dieb.« Die zwei kräftigen Gleisarbeiter, die auf der Brennholzkiste saßen, sprangen auf und klappten den Deckel hoch. Langer Schatten war inzwischen so weit aufgetaut, dass er dem Polizeihauptmann und dem Schutzmann aus der Tiefe der Holzkiste die üblichen drohenden Blicke zuwerfen konnte. »Das, Herr Polizeihauptmann, ist derjenige, der heute Nacht in den Laden des Kaufmanns eingebrochen ist«, erklärte Schienenschwinger. »Und derselbe Dieb hat Thorilda Josefina entführt und eben jener Dieb hat mir auch meinen Krähenfederhut gestohlen und im Laden zurückgelassen.« »Genau so war es«, japste Thorilda Josefina in Isaac Arvids Armen. Er hat auch Vaters Uhr mitgenommen und unter Schienenschwingers Matratze versteckt. Polizeihauptmann Lomm schnaufte zufrieden. Habe ich es nicht die ganze Zeit gesagt? Ein so anständiger Kerl wie Schienenschwinger kann doch unmöglich hinter diesem Schurkenstreich stecken. Das war doch schon von weitem zu riechen, dass Langer Schatten bei dieser Gaunerei seine Hände im Spiel hatte. Schutzmann Carlsson sagte nichts und nickte zustimmend. Nachdem jeder von ihnen 3 Portionen Pfannkuchen mit Moltebeermarmelade verdrückt hatte, war es höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen. Die Gleisarbeiter halfen ihnen, Langer Schatten zu den Gleisen zu tragen und auf die Draisine zu laden. Der andere Wagen, den Langer Schatten gestohlen hatte, würde Schienenschwinger am nächsten Tag zurückbringen. Bei der Gelegenheit wollte er sich auch den Krähenfederhut abholen, der als Beweisstück im großen Tresor der Polizeistation aufbewahrt wurde. Thorilda Josefina winkte, bis sie die Gleisarbeiter nicht mehr sehen konnte. Ihr war so leicht und froh ums Herz, dass sie am liebsten laut gesungen oder ein Lied gespielt hätte. Schienenschwinger hatte ihr seine Mundharmonika geschenkt und sie hatte den ganzen Vormittag darauf geübt. Sie nahm die Mundharmonika aus der Tasche und setzte sie an die Lippen. Kaum ertönte der erste Ton, hob Isaac Arvid missbilligend die Augenbrauen. »Thorilda Josefina«, sagte er streng, »Ziehharmonika-Musik und Mundharmonika-Musik werden in den Brutstätten der Sünde...« Weiter kam er nicht, weil in diesem Moment Polizeihauptmann Lomms kräftiger Bass ertönte. Isaac Arvid verstummte und brachte seinen Satz nicht mehr zu Ende. Thorilda Josefina spielte Mundharmonika und Polizeihauptmann Lomm sang dazu. Es war ein heller und lauer Abend, noch eine Woche bis Mittsommer. In ganz Malmberg war in den letzten Wochen über nichts anderes mehr geredet worden. Alle waren sich einig, dass Thorilda Josefina eine richtige Heldin war, weil es ihr gelungen war, Langer Schatten hinter Schloss und Riegel zu bringen. König Oskar persönlich hatte sich bei ihr bedankt. Wenn die Gerüchte wahr waren, hatte der König Thorilda Josefina eine Belohnung versprochen. Tatsächlich. Polizeihauptmann Lomm und Schutzmann Carlsson hatten Isaac Arvid an diesem Abend einen Besuch abgestattet, um ihm einen von König Oskar höchst selbst in schwungvoller Handschrift verfassten Brief auszuhändigen. In diesem Brief stand alles über die Belohnung, die Thorilda Josefina bekommen sollte. Isaac Arvid wurde kreidebleich, als er den Brief las. »Jesus Maria, Thorilda Josefina, damit könntest du den ganzen Laden kaufen, gleich 2-mal.« Thorilda Josefina lächelte ihren Vater an. »Das will ich aber gar nicht, Vater. Es reicht mir völlig, wenn ich ihn nur 1-mal kaufen kann.« Thorilda Josefina war überglücklich. Nicht nur über die Belohnung, sondern auch, weil Maria nicht mehr länger ihr Geheimnis sein musste. Einen Teil des Geldes wollte sie verschenken. Amanda und Maria waren obdachlos, weil die Wolfshöhle abgerissen worden war. Und da Schienenschwinger und Amanda Mittsommer heiraten wollten, passte es doch ganz ausgezeichnet, wenn sie sich ein Haus kaufen konnten. Amanda war darüber so glücklich, dass sie Thorilda Josefina vor Freude fast zerdrückt hätte. »Wir werden das Turmhaus kaufen am Bahnhof in Gällivare«, jubelte Amanda. »Und dann werde ich dort das Café Amanda mit dem Holzbein eröffnen. Dort kriegt jeder Gleisarbeiter einen guten Kaffee, leckeres Gebäck und Ziehharmonika-Musik.« Thorilda Josefina war überzeugt, dass das Café glänzend laufen würde. Auf der ganzen Nordkalotte gab es niemanden, der so leckere Plunder backte wie Amanda. Das war Gorilla Rubelia und Langer Schatten von Helena Olofsson, aus dem Schwedischen von Maike Dörries. Erzähler Carsten Treuke, Bearbeitung und Regie Elisabeth Arzberger. Ton und Technik Beate Böhler, Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Eine Produktion des SWR 2005.